Okay, Merro, Kudi, ha. Es wird Zeit, Bruder. Meine Zeit ist da, QDH ist dran, zerfick die Rapper mit dem Mermis Land, Digga, lach nach Bam, aber sag, wer kann so flowen wie Mermu, 4-2-8, Ballama. Das ist MK, du Real, Digga, GG, wenn du meine Gang siehst. Ja, ich zähl Para für ne Fendi, Stapelscheine, dein ist jetzt Kenzi. Mermu ist einer der Besten, dass jeder das weiß, ist klar, aber reicht nicht, weil ich bin die Einzige, du speist mich durch, sogar alle Hater werden Mörder hören, aber heimlich. Bitte sag mir, wer von denen naht, eine Stimme wie Mermu, 4-2-8. Wenn man meine Fam etwas Falsches sagt, glaub mir, Bruder, meine Mermis sind parat. Ich werde jetzt alles zersägen, auf einmal sind viele jetzt Brüder fürs Leben. Sind fame geile Menschen, die kleben, doch Mermu erkennt die Gesichter von jedem. Auf dem Weg nach oben, ja, ich will die Rolli holen. Hab es durchgezogen, trotzdem bleib ich auf dem Boden. Ja, Numero ist die Numero. Sehr gut, jeden Rapper sehr gut. Reden von Tijara, aber alles Meko, Para. Meko, aber schieben sehr gut. Ich hab's euch gesagt, der Mero wird alles auseinandernehmen, Bruder. Ewa, Digga, wo?